Ja? Ja, am Apparat. Sie wollten doch erst später anrufen. Diese verstellte Stimme, steckst du etwa dahinter, Mac? Naja, ist ja gut, ich weiß, Sie haben das Sagen. Ja, das Gold ist hier, heute aus meinem Schließfach geholt. Ja, verstanden, in einer Stunde. Ja, doch, ich komme. Den Weg kenne ich, die Wegbeschreibung liegt vor mir. Haben Sie mir ja schließlich zugemeldet. Ja, aber ich bekomme die Ware. Hören Sie, ich muss mich darauf verlassen können. Was habe ich denn in der Hand? Nein, ich kann nicht lauter reden. Draußen im Garten sitzt Besuch. Ja, ich tue, was Sie wollen.